Schön, der Angriff wirft uns in ein Vaterland. In der Stadt machst du wie Kalle und lachen wir aus dem ganzen Land. Kein Ausstehen, dass die allzu oft Träume passen dir. Wirf in den Weg, wirf das Haus, mach für uns den wunderbar. Wer lag doch schwarz, Mann, und wer kommt, was du zu ganz. Wie sie kommt, war richtig ein, und rennt rein, du cooles Schwein. Mit dem Schlagstück in der Hand, und wirst du für dein Vaterland. Hey, der Stadt war so bekannt und lachen aus dem ganzen Land. Kein Ausstehen, dass die Hand zu Abtreiber passt zu dir. Wirf dir hinweg, wirf das Haum, noch für uns sind wunderbar. Wer lagt so schwarz, Mann? Wenn er kommt, was tut er dann? Du ziehst dich offenbar richtig ein. Du lässt ihn rein, du Bullenschwein. Mit dem Schlagstück in der Hand. Den Pierce für dein Vaterland. In der Stadt warst du bekannt. Dann labere ich im ganzen Land. Keine Tauschen in der Sie ein, zu Ausschreiber passt in dir. Wirf dir dein Werk auf das Haar und mach uns mit wunderbar. Wer lagt so schwarz, Mann? Wer lagt so schwarz, Mann? Wer lagt so schwarz, Mann? Und wenn er kommt, was tut er dann?